Gelegenheit zur Gunst, nicht allen Ahnen auch so wert, nicht allen Waffen Speer noch Schwert, dass ihr ein Dichter seid, ein Meister euch gefreit. Dem dank ihr heut euer höchstes Glück. Drum denkt wie dank ihr dran zurück, wie kann die Kunst wohl unwert sein? Dass unsere Meister Siege pflegt, grad recht nach ihrer Art, nach ihrem Sinne treu gehegt, das hat sie echt bewahrt. Blieb sie nicht adelig wie zur Zeit, wo Höhe und Fürsten Siege war. Im Drang der schlimmen Jahr blieb sie nicht deutsch und wahr. Und wär sie anders nicht geglückt, als wie wo alles drängt und drückt, ihr seht, wie hoch sie blieb in Ehr. Was wollt ihr von den Meistern mehr? Uns drei ein übler Streit. Zerfällt erst deutsches Volk und Reich in falscher, welcher Majestät. Kein Fürst bald mehr sein Volk versteht. Und welchen Dunst mit welchem Tand sie pflanzen uns in deutsches Land. Deutsche einer mehr lebt's nicht in deutscher Meister. Drum sag ich euch, ehrt eure deutsche Meister, dann wandt ihr gute Geister und gebt ihr ihre Wirke Gunst. Sag ihnen Dunst, das heilige Römsche Weih, uns bliebe gleich die heilige Dunst.